Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Die für Christian auserwählte Königin hieß Caroline Mathilde. Sie war am 22. Juli 1751 in Leicester House in London geboren und hatte keine Eigenschaften. Das war die Meinung über sie. Sie sollte jedoch in dem, was geschah, eine Schlüsselrolle spielen, was niemand hatte ahnen können und alle mit großer Bestürzung erfüllte, weil es allgemein als Tatsache galt, dass sie keine Eigenschaften hatte. Man einigte sich hinterher darauf, dass es ein Unglück gewesen war, dass sie Eigenschaften hatte. Hätte man von Anfang an die richtige Einschätzung vorgenommen, nämlich dass sie Eigenschaften hatte, hätte die Katastrophe abgewehrt werden können. Doch niemand konnte das ahnen. Auf der Fensterscheibe ihres Schlafgemachs im Schloss Frederiksberg fand man, nachdem sie das Land verlassen hatte, einen eingeritzten Wahlspruch, den sie, so vermutete man, an einem ihrer ersten Tage in Dänemark geschrieben hatte. Dort stand: "Oh, keep me innocent, make others great." Sie war am 8. November 1766 nach Kopenhagen gekommen und war die jüngste Schwester von Englands König Georg III., der 1765, 1788 und 1801 schwere Anfälle von Geisteskrankheit hatte, der aber sein ganzes Leben hindurch seiner Ehefrau Charlotte von Mecklenburg-Strelitz unverbrüchlich treu blieb und dessen Enkelin die spätere Königin Victoria war. Caroline Mathildes Vater war 2 Monate vor ihrer Geburt gestorben. Sie war das jüngste von 9 Geschwistern. Und die einzige Spur, die ihr Vater darüber hinaus in der Geschichte hinterließ, ist die Beschreibung, die der englische König Georg II. Von diesem seinem Sohn gab: "Mein lieber Erstgeborener ist das größte Arschloch, der größte Lügner, die größte Kanaille und das größte Biest auf dieser Welt. Und ich wünschte von ganzem Herzen, dass er aus ihr verschwände." Ihre Mutter war von hartem und verschlossenem Wesen, und deren einziger Liebhaber war deshalb Lord Bute, der Informator ihres ältesten Sohns. Sie war von inniger Frömmigkeit und ganz von ihren religiösen Pflichten in Anspruch genommen und hielt ihre 9 Kinder in strenger Abgeschiedenheit von der Welt in ihrem Heim, das als Kloster bezeichnet wurde. Caroline Mathilde durfte nur äußerst selten ihren Fuß vor die Tür dieses Heims setzen und dann nur unter strenger Beaufsichtigung. Nach der Verlobung berichtete der dänische Gesandte, der sie aufgesucht und die Erlaubnis erhalten hatte, einige Minuten mit ihr zu sprechen, sie mache einen scheuen Eindruck, habe wunderbare Haut, helles, langes Haar, schöne blaue Augen, füllige Lippen, wenngleich eine etwas breite Unterlippe, und besitze eine melodiöse Stimme. Im Übrigen handelt sein Bericht hauptsächlich vom Gespräch mit der Mutter, die er als bitter bezeichnet. Der englische Hofmaler Reynolds, der vor Caroline Mathildes Abreise ihr Porträt malte, ist im Übrigen der einzige, der von ihren Eigenschaften aus jener Zeit zeugt. Er bezeichnet die Arbeit an dem Porträt als schwer, weil sie die ganze Zeit über geweint habe. Das sind die einzigen negativen Züge, die zur Zeit der Abreise festzustellen sind: etwas füllige Unterlippe und beständiges Weinen. Bei der Mitteilung über ihre Vermählung war Caroline Mathilde vor Schreck wie gelähmt gewesen. Dass sie die Schwester des englischen Königs war, war ihre einzige Daseinsberechtigung, meinte sie. Deshalb hatte sie sich den Wahlspruch ausgedacht: "Oh, keep me innocent, make others great." Sonst weinte sie meistens. Sie war etwas, nämlich Schwester, sonst war sie nichts. Bis zum Alter von 15 Jahren existierte sie nicht. Sie erzählte auch später niemandem etwas über diese erste Zeit, außer dass die Mitteilung, sie solle ein Liebesverhältnis mit dem jungen dänischen König eingehen, für sie wie ein Schock wirkte. Sie war in einem Kloster aufgewachsen Das war auch nötig, hatte ihre Mutter befunden. Die normale Hurerei des Hofs war nichts für sie, weil sie auserwählt war. Ob zu etwas Höherem oder Geringerem, hatte sie nicht verstanden. Sie war sich jedoch darüber im Klaren, dass sie ein Zuchttier war. Sie sollte dieses sonderbare kleine Land Dänemark mit einem König versehen. Deshalb musste sie gedeckt werden. Am englischen Hof hatte man sich darüber informiert, wer der dänische Bulle war. Dann hatte man ihr dies mitgeteilt. Sie begriff, dass der Bulle, der sie decken sollte, ein zarter, kleiner Knabe war. Sie hatte sein Porträt gesehen. Er sah lieb aus, nicht wie ein Bulle. Das Problem war, hatte man gesagt, dass er mit großer Sicherheit verrückt war. Wäre er nicht der von Gott auserwählte absolute Herrscher, wäre er eingesperrt. Dass dänische Prinzen verrückt waren, war ja allgemein bekannt. Sie hatte David Garrick in der Rolle des Hamlet im Drury Lane Theater gesehen. Dass es gerade sie treffen sollte, machte sie jedoch verzweifelt. Aus Dänemark war im Herbst 1765 die Oberhofmeisterin Frau von Plessen eingetroffen, um sie vorzubereiten. Sie war, dem Beglaubigungsschreiben zufolge, eine rechtschaffene Person. Frau von Plessen hatte sie zu Tode erschreckt, als sie Caroline Mathilde, ohne danach gefragt worden zu sein, sogleich wissen ließ, alles, was über den dänischen Thronfolger geredet werde, sei Lüge und Verleumdung. Die Ausschweifungen des zukünftigen Monarchen existierten nicht. Er zerschlage keine Möbel oder Fenster. Seine Gemütsverfassung sei gleichmäßig und stabil. Seine Launen seien ganz und gar nicht erschreckend. Da niemand um diese Richtigstellung gebeten hatte und die Aufklärung also unnötig war, war das Mädchen natürlich vollkommen entsetzt. Im Stillen hatte sie von sich selbst gemeint, im Besitz von Eigenschaften zu sein. Auf der Überfahrt nach Dänemark hatte sie die ganze Zeit geweint. Keine ihrer Kammerdienerinnen durfte ihr weiter als bis Altona folgen. Man war der Meinung, sie würde das dänische Wesen und die Sprache besser verstehen, wenn sie direkter damit konfrontiert wäre. Die Prinzessin, die zukünftige dänische Königin, also das englische Kind, das ausgesucht worden war, hieß Caroline Mathilde. Sie war bei der Hochzeit erst 15 Jahre alt. Ihr Bruder, der englische König, den sie liebte und bewunderte, ertrug sie, konnte sich aber an ihren Namen nicht erinnern. Er hielt sie für einnehmend, schüchtern, willenlos sowie nahezu unsichtbar. Deshalb wurde beschlossen, sie mit dem dänischen König zu vermählen, weil Dänemark nach dem Kaiserkrieg im 17. Jahrhundert, als das Land von dem ständig betrunkenen Christian dem IV. Regiert wurde, seine internationale Bedeutung völlig verloren hatte und im Übrigen auch den größten Teil seines Territoriums. Von Christian dem IV. Hieß es am englischen Hof, er sei jedes Mal von Melancholie befallen worden, wenn er glaubte, von seiner Ehefrau betrogen zu werden. Sie hatte ihn oft betrogen. Seine Melancholie vertiefte sich. Um seine Trauer und seine Rastlosigkeit zu lindern, begann er daraufhin jedes Mal einen Krieg, den er ebenso regelmäßig verlor. Dass das Land ständig kleiner wurde, beruhte demnach auf der sexuellen Maßlosigkeit seiner Ehefrau. Dies war charakteristisch für das dänische Reich, das folglich als unbedeutend angesehen werden musste. Das erzählte man ihr. Dänemark war durch die wiederholte Melancholie des Königs auf diese Weise sehr klein geworden. Die internationale Schwäche des Landes, bei der es seitdem geblieben war, erklärte, dass die Königin, die angeschafft wurde, ohne Eigenschaften und bedeutungslos sein konnte. Das war ihr klar geworden. Allmählich war ihr auch klar geworden, dass ihre Zukunft in diesem nordischen Land, das man als ein Tollhaus beschrieb, nicht hell und strahlend sein würde. Deshalb weinte sie ständig. Ihr Weinen war eine Eigenschaft, die erschreckte niemanden. Über ihre Intelligenz gab es unterschiedliche Meinungen, aber vor allem meinte man, ihr fehle jeglicher Wille, vielleicht auch Charakter. Die Rolle, die sie später bei den Ereignissen im Zusammenhang mit der dänischen Revolution spielen sollte, erfüllte deshalb alle mit großer Verwunderung und Bestürzung. Sie wurde da zu einer anderen. Dies kam vollständig unerwartet. Jetzt, bei der Vermählung, war sie jedoch noch die charakterlose und willensschwache. Sie scheint in ihrer Jugend einen Traum von Reinheit gehabt zu haben. Dann wuchs sie unerwartet. Der Traum war auch ganz natürlich für eine Frau ohne Eigenschaften. Ebenso die Tatsache, dass sie einen Gegensatz zwischen Unschuld und Größe sah, aber die erstere wählte. Was alle erschreckte, war, dass sie später, als sie ja schon als willensschwach und ohne Eigenschaften definiert worden war, eine andere wurde. Oh, keep me innocent. Make others great. Sie wurde von England nach Dänemark gebracht. Nach einer beschwerlichen Seereise von 6 Tagen kam sie nach Rotterdam und war am 18. Oktober in Altona, wo sie von ihrem gesamten englischen Gefolge Abschied nahm. In Altona übernahm die dänische Delegation die Bewachung der Prinzessin. Danach wurde sie im Wagen durch Schleswig und Fünen gefahren, von der herauskommandierten Bevölkerung überall mit stürmischer Begeisterung begrüßt und traf am 3. November in Roskilde ein, wo sie zum ersten Mal dem dänischen König Christian dem 7. begegnen sollte. Man hatte zu diesem Zweck auf dem Marktplatz einen Glaspavillon mit 2 Türen aufgebaut. Durch je eine der Türen sollten die beiden jungen Liebenden eintreten und auf die Mitte zugehen, sich dort treffen und einander zum ersten Mal erblicken. In einem Kaufmannshaus unmittelbar neben dem Glaspalast, wie das Bauwerk in diesen Wochen seiner Existenz fälschlich genannt wurde, waren die Vorbereitungen für die zukünftige Königin abgeschlossen worden. Sie hatten zum Ziel, die Prinzessin zu beruhigen. Die Oberhofmeisterin Luise von Plessen, die der Bewachungsdelegation vorstand, hatte sich bemüht, die Tränen der kleinen Engländerin zum Stillstand zu bringen. Der Ausdruck »die kleine Engländerin« wurde jetzt am dänischen Hof durchgehend benutzt. Und sie beschworen, ihren Schrecken nicht vor der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie hatte darauf geantwortet, ihr Schrecken gelte nicht dem dänischen Hof oder dem König, wohl aber der Liebe. Auf Nachfrage zeigte sich, dass sie zwischen diesen 3 nicht exakt zu unterscheiden vermochte, sondern dass der Hof, der König und die Liebe, diese 3 in ihrer Vorstellungswelt verschmolzen und sich im Schrecken vereinigten. Frau von Plessen war schließlich gezwungen gewesen, sämtliche zeremoniellen Bewegungen der Prinzessin im Detail zu proben, als könne das Einüben der zeremoniellen Details das Mädchen beruhigen. Sie hatte zu dem in Tränen aufgelösten 15-jährigen Mädchen sehr ruhig gesprochen. Gehen Sie mit kleinen, langsamen Schritten auf die Majestät zu, halten Sie die Augen niedergeschlagen, zählen Sie bis 15, schlagen Sie dann die Augen auf, sehen Sie ihn an, zeigen Sie ein kleines, schüchternes, aber glückliches Lächeln, gehen Sie noch 3 Schritte, bleiben Sie stehen. Ich befinde mich 10 Ellen hinter Ihnen. Das Mädchen hatte weinend genickt und schluchzend auf Französisch wiederholt: 15 Schritte. Glückliches Lächeln. König Christian VII. Hatte bei seiner Thronbesteigung Anfang des Jahres von seinem Informator Reverdil einen Hund geschenkt bekommen, einen Schnauzer, an dem er schon nach kurzer Zeit sehr hing. Zu der Begegnung mit der kleinen Engländerin in Roskilde sollte er im Wagen eintreffen, mit großem Gefolge, direkt aus Kopenhagen. In der Kalesche des Königs saßen, außer Christian, ein ehemaliger Professor der Akademie Sorö mit Namen Guldberg, der Lehrer des Königs Reverdil, sowie ein Höfling namens Brandt, der im Verlauf der späteren Ereignisse eine bedeutungsvolle Rolle spielen sollte. Guldberg, dessen Platz unter normalen Umständen nicht in der Kalesche des Königs gewesen wäre, weil seine Position am Hof noch allzu unbedeutend war, begleitete den König aus Gründen, die noch zur Sprache kommen werden. Im Wagen fuhr auch der Hund mit, Er saß die ganze Zeit auf Christians Schoß. Guldberg, der in der klassischen Literatur bewandert war, hatte nämlich aus Anlass der Begegnung eine Liebeserklärung verfasst, die auf Passagen eines Dramas von Racine aufbaute und hatte im Wagen die letzten beruhigenden Instruktionen vor der Liebesbegegnung gegeben, wie Reverdil es in seinen Memoiren nennt. »Beginnen Sie kraftvoll«, hatte Guldberg der Majestät gesagt, die fast ganz abwesend zu sein schien und verzweifelt den kleinen Hund an sich drückte. »Die Prinzessin muss schon vom ersten Moment an die starke Passion eurer Majestät erkennen. Der Rhythmus. Ich beuge mich dem Liebesgott. Ich beuge mich dem Liebesgott. Der Rhythmus. Der Rhythmus.« Die Stimmung im Wagen war bedrückt gewesen. Und die Ticks und Körperbewegungen des Königs waren zeitweise unkontrollierter denn je. Bei der Ankunft hatte Guldberg angedeutet, dass der Hund nicht an der Liebesbegegnung der Königlichen teilnehmen könne, sondern im Wagen zurückbleiben müsse. Christian hatte sich zunächst geweigert, ihn loszulassen, war aber schließlich dazu gezwungen worden. Der Hund hatte gewinselt, und später sah man ihn heftig bellend hinter dem Fenster der Kalesche. Reverdil schreibt, dies sei einer der angsterfülltesten Augenblicke seines Lebens gewesen. Der Knabe schien jedoch am Ende so apathisch, als ginge er in einem Traum. Das Wort Schrecken kommt oft vor. Am Schluss hatten die Prinzessin Caroline Mathilde und ihr Verlobter Christian der Siebte trotzdem alles fast perfekt gemacht. Ein Kammerorchester war neben dem Glaspavillon aufgestellt. Das Abendlicht war sehr schön. Auf dem Platz um den Pavillon hatten sich Tausende von Menschen versammelt. Sie wurden von den Soldaten, die in doppelten Reihen die Wache bildeten, zurückgehalten. Im exakt gleichen Augenblick und begleitet von der Musik waren die beiden jungen königlichen Personen durch die Türen eingetreten. Sie hatten sich einander exakt so genähert, wie das Zeremoniell es vorschrieb. Die Musik war, als sie drei Ellen voneinander entfernt standen, verstummt. Die Prinzessin hatte Christian die ganze Zeit angesehen, doch mit einem Blick, der leblos zu sein schien, als ginge sie, auch sie, in einem Traum. Christian hatte das Gedicht in der Hand gehalten, auf einem Bogen Papier. Als sie schließlich still voreinander standen, hatte er gesagt, »Ich will jetzt meine Liebe erklären, teure Prinzessin.« Er hatte auf ein Wort von ihr gewartet, doch sie hatte ihn nur angesehen und geschwiegen. Seine Hände hatten gezittert. Aber schließlich war es ihm gelungen, sich zu ermannen, und er hatte Guldbergs Liebeserklärung gelesen, die, wie ihr literarisches Vorbild, auf Französisch abgefasst war. Ich beug der Liebesgöttin mich, wo ich auch geh, ich hilflos unter ihrem mächt'gen Willen steh. Vor eurer Schönheit kann ich nur verblassen. Euer schönes Bild bleibt stets bei mir, nachdem sie mich verlassen. Weit in des Waldes Tiefe folgt euer Bild mir sacht. Am lichten Tag, wie in kohlschwarzer Nacht, ist meine Lieb zu euch ein Licht, das nie wird schwinden. Seht hier den Grund für neues, zärtliches Empfinden. Sie hatte an diesem Punkt eine Handbewegung gemacht, vielleicht versehentlich. Er aber hatte sie als ein Zeichen aufgefasst, das er schließen solle. Er hörte deswegen auf zu lesen und sah sie fragend an. Sie hatte nach einer Weile gesagt, »Danke, das reicht vielleicht«, hatte er geflüstert. »Ja, das reicht. Ich wollte euch mit diesen Worten meine Leidenschaft bezeugen«, hatte er gesagt. »Ich empfinde die gleiche Leidenschaft für Sie, Majestät«, hatte sie mit fast unmerklichen Lippenbewegungen geflüstert. Ihr Gesicht war überaus blass, ihre Tränen waren überpudert und das Gesicht wirkte wie weiß gekalkt. »Danke. Können wir dann die Zeremonie beenden?«, hatte sie gefragt. Er hatte sich verbeugt. Die Musik hatte auf ein Zeichen des Zeremonienmeisters wieder eingesetzt und die beiden Verlobten hatten daraufhin vor Schrecken starr und doch mit vollendeten Bewegungen begonnen, sich der größeren Zeremonie entgegenzubewegen, den Huldigungen, der Ankunft in Kopenhagen, der Hochzeit, ihrer kurzen Ehe und der dänischen Revolution. Am 8. November um 7.30 Uhr betrat das junge Paar die Schlosskirche in Kopenhagen, wo die feierliche Eheschließung stattfand. Die Festlichkeiten dauerten 6 Tage. Unendliche Hoffnungen knüpfen sich an die einnehmende englische Königin, schreibt der englische Gesandte in seinem Bericht nach London. Man fand ihr Auftreten vollendet. An Christian nichts auszusetzen, keine Ausbrüche, keine Fehltritte. Der Hund während der Trauungszeremonie nicht anwesend. Christian hatte in seiner wachsenden Verwirrung das Hofleben wie ein Theater aufgefasst. Die Vorstellung, an der er und das kleine englische Mädchen jetzt teilnahmen, war auch eine Sittenschilderung. Das Stück handelte von Unsittlichkeit oder Rechtschaffenheit, wie Christian es nannte. Aber war es die Frömmigkeit, die die Liederlichkeit hervorlockte, oder war es der Überdruss? Diese Wollust in den zeitgenössischen Beschreibungen von Liederlichkeit und Überdruss an diesem Hof. Diese schwüle Welt von Höflingen, Mätressen, Huren, Maskeraden. Diese Intrigen, die auf Titel und Apanagen zielen, aber nicht auf Arbeit. Dieser unendlich in die Länge gezogene Tanz von absurden Intrigen, die sich ineinander schlingen und sich für die Nachwelt nur in ihren offiziellen Texten spiegeln, will sagen, in anständigen und gebildeten, formvollendeten Briefen, selbstverständlich auf Französisch, in schönen Bänden gesammelt. Es ist die Beschreibung dessen, wie die Akteure des Tollhauses auf höchst natürliche Weise ihre Absurditäten in Szene setzten, will sagen, Überdruss und Liederlichkeit. Wie natürlich nehmen sich da aus heutiger Sicht in die Szenerie des Tollhauses eingepasst die Ausbrüche und bizarren Handlungen des geisteskranken Königs Christian aus. Und wie sich die Frömmigkeit, die Liederlichkeit und Menschen, die zerbrochen wurden, zusammenfügen. Man machte sich große Sorgen um Christians Geschlechtsleben. Immer wieder taucht eine ganz spezielle zeitgenössische Erklärung für Christians Melancholie, seine seltsamen Wutausbrüche, unerklärlichen Anfälle von Verzweiflung und schließlich tagelangen Perioden von Apathie auf. Er war schon als 13-Jähriger von dem Günstling Sperling, der hiernach aus der Geschichte verschwindet, zu einem Laster verleitet worden, das seine Willenskraft lähmte und seine Geisteskrankheit und zunehmende körperliche Schwäche verursachte. Das Laster taucht in sämtlichen Zeugnissen der Zeit auf. Das Laster wird selten direkt beschrieben, aber einzelne Zeugnisse wagen doch den Sprung. Das Laster ist Onanie. Christians manische Art und Weise, seine Melancholie mittels dieses Lasters zu dämpfen, schwächte langsam sein Rückgrat, griff sein Gehirn an und trug zu der kommenden Tragödie bei. Manisch, stundenlang versuchte er, einen Zusammenhang herbeizuonanieren oder seine Verwirrung wegzuonanieren, aber das schien nicht zu reichen. Die Ankunft der kleinen Engländerin hatte alles eher noch schlimmer gemacht. Etwas war jetzt zerbrochen. Er schien nicht mehr ein noch auszuwissen. Reverdils Aufzeichnungen drücken Besorgnis aus. Aber nicht nur das. Er schreibt, nach und nach entdeckte ich, dass das, was ich Erziehung nannte, in seiner Vorstellungswelt aus den abhärtenden Erlebnissen bestand, mit deren Hilfe er Fortschritte machte. Sie bestanden im Wesentlichen im Aufruhr gegen all das, was sein Heranwachsen gewesen war. Vielleicht auch gegen den Hof, an dem er lebte. Es gab keine Verirrungen, keine Ausschweifungen, keine Rohheiten, derer er sich nicht als Mittel dazu bediente. Für ihn war dies alles in dem Ausdruck »ein Kerlsein« zusammengefasst. Das heißt, befreit von Vorurteilen, Würde und Pedanterie. Ich beschwor ihn damals, seine Aufgabe bestehe darin, dieses Reich wieder auf die Beine zu bringen. Das Reich, das er erbte, war nach 85 Jahren Frieden höher verschuldet und schwerer von Steuern belastet, als es nach einem Krieg gewesen wäre. Er sollte, beschwor ich ihn, versuchen, die Staatsschulden abzutragen und die Last des Volks zu erleichtern. Ein Ziel, das er erreichen könnte, wenn er all die gänzlich unnötigen Ausgaben des Hofstaats striche, das Heer verkleinerte, die Bauern in Dänemark befreite und durch eine vernünftige Gesetzgebung Norwegens Fischerei, Bergbau und Waldwirtschaft förderte. Die Antwort des Königs darauf war, dass er in seine Gemächer ging und onanierte. Die Königin wollte er nicht besuchen. Vor ihr empfand er nichts als Schrecken. Christian hatte viele Gesichter. Eins leuchtet von Schrecken, Verzweiflung und Hass. Ein anderes ist gesenkt, ruhig, über die Briefe gebeugt, die er an Herrn Voltaire schreibt. Den Mann, der ihn, wie er selbst sagt, zu denken gelehrt hat. Ennevold Brandt hatte auf dem Weg nach Roskilde in der königlichen Kalesche gesessen. Er hatte dem Altonaer Kreis angehört. Jenem Kreis von Aufklärern, die sich am Beginn der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts um den Grafen Rantzau und den jungen deutschen Arzt Struensee sammelten. Jetzt war er in Kopenhagen. Er ist jetzt ein Kletterer. Er wurde von einer unbändigen Lust getrieben, den Damen zu gefallen und gleichzeitig bei Hof Karriere zu machen und suchte deshalb nach dem Titel, der diese seine beiden Wünsche am besten befriedigen konnte. In einem seiner späteren Briefe an Voltaire schreibt Reverdil: »Die Titelsucht beherrsche den dänischen Hof wie sonst keinen. Es ist sprichwörtlich, dass man in Frankreich fragt, ist dies ein gebildeter Mann? In Deutschland, kommt er aus guter Familie? In Holland, wie groß ist sein Vermögen? Aber in Dänemark, welchen Titel hat er?« Hier ist das gesamte Leben von dieser Titelhierarchie geprägt. Geht man von einem Raum in einen anderen, geschieht dies in Rangordnung. Ebenso, wenn man sich zu Tisch setzt. Die Bedienung wechselt die Teller der Rangfolge entsprechend. Trifft man einen begabten und kompetenten Mann, der zuletzt durch die Tür tritt, der mit anderen Worten keinen Titel hat, und man fragt, wer er sei, so lautet die Antwort: Er ist nichts. Dazu gehört, dass diejenigen, die etwas sind, großes Ansehen und hohe Apanagen haben, nichts arbeiten, sondern ganz und gar Parasiten sind, die ihre Rangordnung bewachen. Ennevold Brandt sah sich indessen als Künstler, war von lebhaftem Wesen, spielte Flöte und eroberte glücklich den Titel Theaterdirektor, später Maître de Plaisir, also Kulturminister, und Garderobengroßmeister mit Anspruch auf die Anrede Exzellenz. Die Rolle des Kulturministers beinhaltete, im Unterschied zu anderen Rollen, praktische Aufgaben, also Macht. Darunter fielen die Berufung französischer Theatertruppen sowie die Veranstaltung von Lustbarkeiten und Maskeraden für den Hof. Man bekam auch Einfluss auf und Zugang zu den Damen der Theatertruppen, was für viele ein zwingender Grund war, die Theaterkunst zu fördern. Der Titel Maître de Plaisir war deshalb überaus begehrt. Brandt kümmerte sich auch um das Geschlechtsleben des Königs. Hier ist zu erwähnen, dass es auch 5 Monate nach der Vermählung König Christians des Siebten mit Caroline Mathilde noch nicht zum geschlechtlichen Umgang zwischen den Königlichen gekommen war. Es war der Schrecken. Brandt hatte zu dieser Zeit ein Reiterturnier im Schlosshof arrangiert. Hierfür war eine Tribüne aus Holz errichtet worden, auf der man die vom Hof Eingeladenen nach Rangordnung platziert hatte. In Ritterrüstung gekleidete Reiter traten gegeneinander an und verschiedene Wettkämpfe wurden veranstaltet. Einer dieser Wettkämpfe bestand darin, dass herangaloppierende Reiter mit Lanzen aufgehängte Ringe aufspießen mussten. Die Ringe hingen an Seilen und wurden ins Schwingen gebracht, was die Aufgabe der Wettkämpfer erschwerte. Einer der Wettkämpfer scheiterte in seinen beiden ersten Versuchen, doch im dritten gelang es ihm, den Ring aufzuspießen. Er wendete triumphierend sein Pferd, ließ es sich auf den Hinterbeinen aufrichten und hob die Lanze schräg in die Höhe. Die Königin saß an König Christians Seite. Schräg hinter ihr saß Ennewold Brandt. Hinter dem König der Informator Guldberg. Er schien sich während der letzten Monate auf eigentümliche Weise dem Zentrum genähert zu haben, war aber noch gänzlich unbedeutend. Das Königspaar hatte die Wettkämpfer mit ausdruckslosen Gesichtern betrachtet. Christian, der unter anderen Umständen sicher seine Freude an dem Schauspiel gehabt hätte, schien vor Schüchternheit und Widerwillen angesichts der intimen Anwesenheit der Königin wie gelähmt zu sein. Sie saß nur 5 Zoll von ihm entfernt. Brandt beugte sich vor und flüsterte der Königin ins Ohr: »Ich freue mich schon auf den Augenblick, wenn die königliche Lanze ebenso siegreich sein wird.« Die Königin hatte sich daraufhin abrupt erhoben und war gegangen. Nachher hatte Guldberg Brandt gefragt, was er gesagt habe. Brandt hatte wahrheitsgemäß erzählt. Guldberg hatte ihn nicht getadelt, nur gesagt: »In ihrer großen Angst und Verwirrung braucht die Majestät Unterstützung und Hilfe.« Brandt hatte dies als Anweisung aufgefasst, vielleicht als Rat. Guldberg war jedoch ein unbedeutender Mann. Wie konnte dies als Rat aufgefasst werden? Und von jemandem, der so unbedeutend war? Brandt hatte vielleicht die Augen gesehen. Am folgenden Tag hatte die Königin auf einem Stuhl im Schlossgarten gesessen. Christian hatte sich langsamen Schrittes genähert. Als er vorbeigegangen war, ohne ein Wort zu sagen, nur mit einer leichten Verbeugung, hatte sie mit leiser Stimme gesagt: »Christian?« Er hatte getan, als höre er nicht. Daraufhin hatte sie mit lauterer Stimme fast rufend wiederholt: »Christian!« Er hatte nur seine Schritte beschleunigt. Es war der Schrecken, aber nicht nur dieser. Frau von Plessen hatte während ihres Besuchs in England ein langes Gespräch mit Caroline Mathildes Mutter geführt. Sie hatten entdeckt, dass sie in vielerlei Hinsicht einer Meinung waren. Der Hof war ein Pestherd, die Unsittlichkeit wucherte. Die Reinheit musste geschützt werden. Frau von Plessen war im Laufe der Monate von einer starken, vielleicht brennenden Zuneigung zu dem jungen Mädchen erfasst worden. Die beiden hatten eine Gemeinschaft gefunden, verstärkt durch die Kälte des Königs. Frau von Plessen war über die Kälte des Königs nicht traurig, im Gegenteil. Sie hatte gesehen, wie dadurch die Zuneigung der Königin zu ihr, ihre Abhängigkeit von ihr wuchs. Vielleicht mit der Zeit auch Liebe. Vor der Königin hatte Frau von Plessen eine Strategie entwickelt, um die Liebe des Königs zu vermehren und die unerklärliche Mauer von Kälte zu durchbrechen, die jetzt zwischen den Eheleuten emporgewachsen war. Die Königin sollte sich unnahbar zeigen und damit seine Liebe hervorlocken. Ein Ereignis 5 Monate nach der Ankunft der Königin in Dänemark war ausschlaggebend. Christian war, für alle sehr überraschend, eines Abends gegen 10 Uhr in die Suite der Königin gekommen und hatte erklärt, er wünsche die Königin zu treffen, bevor sie zu Bett gehe. Die Absicht war nur allzu deutlich gewesen. Frau von Plessen hatte daraufhin erklärt, die Königin beabsichtige, jetzt eine Partie Schach mit ihr zu spielen und Christian müsse warten. Sie hatten die Schachpartie begonnen. Christian war mit immer irritierterer Miene im Zimmer auf- und abgegangen, was die beiden Frauen sehr belustigt hatte. Um 12 Uhr war das Spiel beendet, und da hatte die Königin auf den geflüsterten Rat der Frau von Plessen und während die beiden Verschworenen geheimnisvoll miteinander kicherten, gesagt, sie wünsche eine Revanche-Partie. Frau von Plessen hatte dem König dies mitgeteilt, mit einem triumphierenden Lächeln. Worauf dieser wütend den Raum verlassen und die Tür hinter sich zugeschlagen hatte. 14 Tage lang hatte der König sich geweigert, mit der Königin zu sprechen. Er schaute fort, wenn sie sich begegneten, er sagte nichts. Da war die Königin von Verzweiflung ergriffen worden, aber auch von Groll auf Frau von Plessen. Hiernach hatte sich das Vorkommnis ereignet, von dem Guldberg berichtet. Die Königin hatte apathisch auf ihrem Bett gelegen. Sie hatte gefragt, warum Christian nicht käme. Sie hatte Frau von Plessen aufgefordert, zu verschwinden. Und dann hatte die Königin jenes unglückliche Gespräch mit Guldberg geführt, in dem sie diesen nach der Befreiung von der Leidenschaft, nach der Ruhe und der Leere gefragt hatte. Und so herausfordernd hatte sie sich zu ihm vorgebeugt, dass ihre zur Hälfte entblößten Brüste ihm wie ein Hohn entgegengelacht hatten, ihn dazu gebracht hatten, die Liederlichkeit der kleinen Engländerin zu durchschauen, wie gefährlich sie werden würde, und dass hier der Ursprung, der Ansteckungsherd lag, von dem die Sünde ausging. Er hatte es gesehen. Da war die Quelle. So war es zugegangen. Es war Reverdil, der Christian schließlich dazu brachte, seinen Schrecken zu besiegen. Er hatte Christian gebeten, seinen Widerwillen zu überwinden und sich hart zu machen. Nur ein einziges Mal, um das Gerede verstummen zu lassen und zu beweisen, dass er ein Mann war. Später am selben Tag hatte Reverdil Christian auf dem Fußboden sitzen sehen, seinen Hund vor sich, eindringlich auf den Hund einmurmelnd, als lege er ihm ein wichtiges Problem dar. Und der Hund hatte aufmerksam das Gesicht seines Herrn beobachtet. Am gleichen Abend hatte Christian das Schlafgemach der Königin aufgesucht. Er hatte nicht erklärt, aber sie hatte verstanden. Er hatte den Beischlaf mit wütend geschlossenen Augen durchgeführt. Die junge Königin versuchte hilflos, seinen dünnen weißen Rücken zu streicheln, aber er führte den Deckakt durch, trotzdem. 9 Monate später gebar sie einen Sohn, Friedrich. Er besuchte sie nur dieses einzige Mal. Die Bilder, die es aus dieser Zeit von ihnen gibt, sind in gewisser Weise irreführend. Die gemalten Porträts scheinen erwachsene Menschen zu zeigen. So war es aber nicht. Als der Konflikt zwischen den königlichen Eheleuten sich im Frühjahr 1767 verschärfte, war Christian 18 Jahre alt, Caroline Mathilde 15. Man vergisst leicht, dass sie noch Teenager waren. Wenn die Porträts korrekt und wahr wären, würden sie Furcht ausdrücken, Schrecken, aber auch Unsicherheit und Suchen. Noch nichts festgelegt, als wäre alles noch möglich. Frau von Plessen war ein Problem. Etwas in ihrer übertriebenen Fürsorglichkeit hatte die Königin veranlasst, sie in Wut oder Ratlosigkeit aufzufordern, zu verschwinden. Aber Frau von Plessen war die Einzige, die sich kümmerte. Welche Alternativen zu ihr gab es? Außer dem Schweigen oder der Rhetorik des Hofs, die nur zum Ausdruck brachte, dass die Königin ein Gegenstand war. Sie war diejenige, die sprach, riet, sich kümmerte, zuhörte. Frau von Plessen war ein Problem. Aber sie war dennoch der einzige Mensch. Nach dem vorübergehenden Konflikt nahmen sie ihre vertraulichen Zusammenkünfte wieder auf. Ein scheinbar unbedeutendes Ereignis. Ein Vorfall, der 3 Wochen nach dem geschlechtlichen Umgang des Königs mit der Königin eintraf, führte eine Krise herbei. Folgendes geschah. Christian war eines Morgens bei der Königin eingetreten, während sie sich ankleidete. Die Königin war damit beschäftigt, mit Unterstützung der Frau von Plessen ein seidenes Halstuch anzulegen. Der König hatte dieses mit seinem Gesicht zur Seite geschoben und seine Lippen an ihren Hals gedrückt. Frau von Plessen hatte sich mit einer Miene abgewandt, als handle es sich dabei um einen Akt äußerster Unzüchtigkeit, und der Königin ein Zeichen gegeben, die jetzt ihrerseits eine zornige Miene zeigte und bemerkte, dies sei unziemlich und der Seidenschal verknittere. Christian war gedemütigt worden. Die Situation hatte einen kindischen und komischen Eindruck gemacht, eines Monarchen wenig würdig. Er war zurechtgewiesen worden wie ein Kind. Er hatte sich die Geste nicht ausgedacht. Aber vielleicht wirkte diese Liebeshandlung allzu ausgedacht, um als natürlich zu erscheinen. Er hatte sich lächerlich gemacht und war zurechtgewiesen worden, wie ein Kind. Er hatte versucht, ihren Hals zu küssen. Es hatte peinlich ausgesehen. Es war beschämend für ihn gewesen. Frau von Plessen hatte triumphiert. Es war offensichtlich, dass die beiden Frauen einvernehmlich gehandelt hatten. Christian war wütend geworden über diese schimpfliche Behandlung, hatte den Schal vom Hals der Königin genommen oder eher gezerrt, ihn zerrissen und war verbittert seines Wegs gegangen. Das war der auslösende Vorfall. Noch einmal, sie waren 18 beziehungsweise 15 Jahre alt. Am folgenden Tag fertigte der König ein Dekret aus, dem zufolge die Oberhofmeisterin Frau von Plessen in Ungnade gefallen war, des Hofs verwiesen und aufgefordert wurde, Kopenhagen unmittelbar zu verlassen. Man sorgte dafür, dass sie keine Gelegenheit bekam, von der Königin Abschied zu nehmen. Sie sollte sich in Celle niederlassen. Die Königin erhielt die Nachricht von der Ausweisung am Tag nach Frau von Plessens überstürzter Abreise. Sie wurde sogleich von rasender Wut ergriffen, stürzte zum König hinein und überhäufte ihren Gemahl mit wilden Schimpfworten. Christian wurde aufs Neue von der Nervosität befallen, die sich in zuckenden Handbewegungen und Ticks äußerte, und erklärte ihr stotternd, er habe Frau von Plessen im Verdacht, eine böse und perverse Person zu sein, die eine unnatürliche Liebe zur Königin hege. Diese antwortete ihrerseits schreiend, das sei eine Lüge, im Übrigen sei ihr gleichgültig, was an ihrer Freundin Natur, Unnatur oder Perversion sei, besonders angesichts der Situation an diesem perversen Hof. Aber Frau von Plessen sei die Einzige, mit der sie reden könne, die Einzige, die ihr zugehört habe. Und die Einzige, die zu ihr gesprochen habe, wie zu einem lebenden Menschen. Es war ein furchtbarer Auftritt. Die Königin hatte Christian voller Wut verlassen und ihn bis zum Schluss mit Schimpfworten überhäuft. In den folgenden Wochen war sie ihm nur mit Verachtung und Widerwillen begegnet. Sie weinte viel in der folgenden Zeit. Sie wollte nicht essen, weinte nur. Sie sagte, sie sei besonders verzweifelt darüber, dass sie sich nicht einmal von ihr habe verabschieden können. Sie sollten sich jedoch noch einmal wiedersehen. Jahre später. In Celle. Der Besuch des Leibarztes von Per-Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe, Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.